1. Samaya must die consequenzen für seinen Widerstand gegen Gott Trajan, wobei das Volk durch das Schwert fallen wird und selbst die Schwachsten der Gewaltsamopfer fallen. 2. Kerium zu Jahweh, deinem Gott, O Israel, denn dein eigenes Felverhalten hat dazu geführt, dass du zu Fall gekommen bist. 3. Bereitet wird der Ruhe vor und kurt damit zu Jahwehs Urach, in dem in Bittet, ihr Gesamte should zu Verge ben und uch nadig aufzunehmen, damit im Uren Dank darbringen kont. 4. Wer den kein Hilf mehr bei Assyrian suchen, nicht mehr auf Kriegsverden reiten und ansehr eigenen handgefertigten Gottsen nicht mehr als ansehren Gott bezeichnen, da die Schutzlosen bei dir erbarmen finden. 5. ICH wird die Folgen ihrer untrue heilen und ihnen aus freiem Entschluss mein Lieb schenken, da mein Zorn sich endgültig von ihnen abgewandt hat. 6. ICH wird für Israel y erfrischende Tau sein, so dass es y ein Lilly Blut und sein Wurzeln so fest y die Wälder des Libanon schlagt. 7. Sein Jungen Trieb wird den sich ausbreiten, sein Pracht wird der Eins Albons Gleichen und sein Duft wird so angenehm sein y der des Libanon. 8. Diegenigen, die in seinem Schattenleben, where den wieder getrade anbauen und y ein Weinstock aufbluen, des sen Ruhm dem des Weins vom Libanon entspricht. 9. Ephraim wird erkennen, dass es nichts mehr mit Gottsen zu tun haben will, warend ich mich im Zuwende und über es wasch y ein immergrün Zypress, von der Elsein Frucht stammen. 10. Wer weiser und verstandig ist, wird die Zusammenhang begreifen, denn die Wedge Jahweh sind gerade, waren die gerechten sicher darauf wandeln, kommen die Ungehorsamen auf ihnen zu fall.